4 Uhr nachts. Ich erwache unsanft wegen etwas, was mich auch schon mal nach gut gewürztem, reichhaltigen Buffet beim Inflexiblen anlässlich einer Nordseetaufe weckte. Reflux. Eine geringe Menge des Mageninhalts floss in der Speiseröhre zurück. Exotische Gewürze in Magensäure umspülten Kehlkopf, Stimmbänder und den Eingang der Trachea. Brennt wie Sau im Kehlkopf-Stimmbandbereich und löst einen Hustenflash aus. Ich bin dann hustend in die Küche gegangen und habe mir ein Stück Brot und Milch in kleinen Schlucken gegeben. Das nahm die Schärfe etwas raus, aber eine ausreichende Restschärfe und der Geschmack nach dem einen Gewürz, das ich nicht bestimmen kann, war immer noch da. Immerhin ließ der Hustenreiz etwas nach und ich fiel nach gut einer halben, dreiviertel Stunde in einen unruhigen Schlaf. Am nächsten Morgen brannte der Bereich immer noch. Allerdings kam der Husten nur noch sporadisch. Mit Auswurf. In hellorange Pringles Paprika. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 109. Neulich erzählte ich davon, mein GPS an den Vorbau meines Fahrrads klipsen zu wollen. Dazu hatte ich zwei Dinge bestellt, die Halteschale und das Zwischenteil, welches auf den Vorbau gekabelbindert wird und die Halteschale trägt. Die Halteschale wurde planmäßig geliefert und passt perfekt. Das andere Teil kam nicht. Nach Verkäuferkontaktaufnahme dessen angeblicher und erfolgloser Nachforschung bei DHL, war wohl mutmaßlich ein Brief, hatte ich irgendwann die Kohle wieder, aber kein Teil. Zwischenzeitlich hatte ich da Thingiverse bemüht und eine 3D-Druckdatei für die Adapterplatte zur Halteschale gefunden. Die benötigte nur noch einen Ansatz, der auf den Vorbau passt, und dann sollte es passen. Ich wollte dann den Vorbau vermessen und stellte fest, dass es eine dumme Idee war, weil der viel zu steil steht, um so etwas vom GPS ablesen zu können. Na gut, dann kommt das Teil eben an den Lenker selbst. Ich hab's kurz vermessen und mir mit FreeCut einen passenden Quader mit halbrunder Aussparung für den Lenker konstruiert. Diesen und die Adapterplatte verband ich im Meshmixer und schon konnte das Teil gedruckt werden und war gut 5 Stunden später fertig. Was ich mir gekniffen hatte, waren die Bohrungen für die Kabelbinder. Die gedachte ich im Anschluss zu bohren. Bohren in PLA-Kunststoff, auch so eine Sache. Der Bohrer wird warm, das PLA schmilzt und schon hatte ich wieder etwas gelernt. Blöde Idee. Egal. Ganz versaut habe ich das Teil nicht, die Bohrungen waren drin und mittels Feilen konnte der aufgeschmolzene Grat leicht entfernt werden. Anschließend habe ich noch die Kanalkanten abgerundet, damit die Kabelbinder nicht rechtwinklig abknicken und damit war das Teil fertig. Die Halteschale passt drauf und hält bombenfest. Jetzt muss ich nur noch einen alten Fahrradschlauch finden, um ein Stück zwecks Reibungserhöhung zwischen Lenker und das Teil zu klemmen. Dann kann ich's montieren und demnächst auch das Navi mitnehmen. Wenn's nicht regnet. Herbst, ihr kennt das. Apropos Herbst. Heute noch Herbst, aber im Handumdrehen ist Adventszeit. Lebkuchen gibt es ja jetzt schon und Bratapfeltee und in Bälde Craft Beer als zimtige Weihnachtsedition. Dieses Jahr soll die Weihnachtszeit heimlicher werden, kühler und dunkler. Wenn's nach der deutschen Umwelthilfe geht, sollen wir bewusst verzichten, Energie sparen und solidarisch sein. Jede Stadt oder Gemeinde nur ein Baum und im Privaten solle man auf Beleuchtungsorgien verzichten. So las und verstand ich es via Twitter in WDR aktuell. Dabei haben die Bürger im Ort doch gerade in den letzten Jahren erst so richtig aufgerüstet. Mit Leuchtweihnachtsmännern, Leuchtrentieren, Leuchtschneefrauen, Leuchtdachbehängungen, Leuchtsternen, Weihnachtsbaum und Strauchwerkbeleuchtung und was weiß ich noch alles. Mehr Power! Arr, arr, arr. Tim Taylor lässt grüßen. Manch heimeliges Haus nebst Vorgarten war nur noch mit Schweißerbrille zu ertragen, alternativ sonnenverfinsternden Goldfoliebrillen. Da braucht das Anwesen leicht 1,21 Gigawatt für die kaltweiße Weihnachtsatmosphäre und wo soll man die hernehmen? Ist leider nur zu langsam, um das Grundstück in energiereichere Zeiten zu katapultieren, ungeachtet des fehlenden Fluxkompensators selbstverständlich. Und dann soll man einfach so drauf verzichten? Bewusst? Und solidarisch sein? Also so solidarisch wie beim Masketragen oder beim Hinterlassen der Autobahntoilette? Man gestatte mir meine Zweifel. Am 27. November ist dennoch erster Advent. Advent, Advent, das Gas verbrennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann ist die Hütte kalt, ich frier. Und ist der letzte Speicher leer, dann wird es dunkel hier, ich schwör. Das wäre dann übrigens der erste Weihnachtstag oder fünfter Advent. Dann kann man sich in der guten Stube besinnlich am Teelicht wärmen und Glühwein trinken, bis die Lampe brennt oder den Baum verstochen, sofern man einen Kaminofen hat. Kein Strom, keine Party und die meisten Weihnachtsgeschenke funktionieren ebenfalls nicht, weil die Akkus nicht geladen oder die Steckdose stromfrei ist. Auch kannst du mit dem Stromer dies jährlich nicht zur Oma. Aber nicht weinen, die Tankstellenpumpen gehen dann auch nicht. Also haben die ganzen Diesel- und Superfahrer auch ein Problem. Dafür gehen plötzlich alle Menschen auf die Straße, versammeln sich um die Gasgrills in der Nachbarschaft, reden, feiern, trinken Punsch und sehen zum ersten Mal staunend Sterne und die Milchstraße. Und von irgendwo aus einer kleinen Wolke fallen plötzlich kleine weiße Flocken und da ist es dann, das Weihnachtswunder. Sentimentalität beiseite. Das wird selbstverständlich alles nicht passieren. Wir sind ja nicht in Hollywood beim Heile-Welt-Weihnachtsfilm. Nein, wir sind in Schland, wo PS und Ellenbogen noch was zählen, zumindest in der Gesellschaft. Alle Jahre wieder kommt der Zombie-Nerz, vorzugsweise in Dänemark. Ich erzählte davon. Offenbar ist die Keulung der 15 Millionen flauschigen Pelztier-Edelmarder 2020 nun lange genug her, dass man sich in Dänemark dachte, prima, da kann man die Pelztierzuchtfarm wieder hochfahren. Wie die Tagesschau am 23.09.2022 vermeldete, soll die Pelztierzucht in Dänemark 2023 wieder zugelassen werden. Laut Dänemarks staatlichem Gesundheitsinstitut sei das Risiko des Entstehens einer neuen besorgniserregenden Corona-Variante durch eine begrenzte Rückkehr zur Nerzzucht in Dänemark begrenzt. Zuvor seien jedoch noch notwendige Infektionsbegrenzungsmaßnahmen mit den Züchtern durchzugehen. Als ob es im 21. Jahrhundert notwendig sei, Tiere ob ihres Pelzes in Käfigen zu vermehren und dann hinzumeucheln, damit jemand ein abgebalgtes Stück Nerz am Kragen tragen kann. Weiß in dem Zusammenhang eigentlich jemand, was mit dem Resttier passiert? Ich hab's mal geduckt. Das Geomagazin schrieb im Januar 2020, dass laut Recherchen von PETA und SWR ein Großteil des Tierfetts in die Biodieselindustrie verkauft wurde. Zehntausende enthäutete Nerze sollen an ein schleswig-holsteinisches Tierkörperbeseitigungsunternehmen geliefert worden sein. Die Fette sollen dann den Weg nach Belgien und den Niederlanden gefunden haben, wo sie raffineriert und Biodiesel beigemischt worden seien. Auch sei die Tierkörperentsorgung in Deutschland billiger als in Dänemark. Also, vergesst den Tiger, packt die Nerze in den Tank. In den Tank des schicken SUV mit dem pfeffrigen Namen aus Zuffenhausen. Und da steht das schmucke Teil in der Fußgängerzone vor den Boutiquen der Schönen und Reichen. Agil hält der dynamische Jungunternehmer im Maßanzug seiner Holden die Türe auf, die elegant in ihrem neuen Nerz-Accessoire auf dem Edelleder des Beifahrersitzes Platz nimmt. Ah! Schöne neue Biowelt. In der letzten Konserve sinnierte ich in Sachen Geocaching und darüber, ob jemand noch mehr erreichen könne. Dann nimmt man die Finalkoordinaten oder die Ergebnisse, errechnet den Standort der Dose, begibt sich dorthin und signiert das physikalische Logbuch. Kann man noch mehr erreichen? Selbstverständlich nicht. Es sei denn, jemand würde... Unsinn. Das schafft niemand, aber falls doch... Naja, ich weiß nicht, aber sollte tatsächlich jemand den Mumm haben, das zu tun, also gegen jede Regel und einfach nur, weil das könnte oder sie... Ja, das könnte die Macht erschüttern, aber... Was wäre, wenn jemand keine Kosten und Mühen scheuen würde und... Bedauerlicherweise riss an dieser Stelle die Sehne des Spannungsbogens und anschließend vergaß ich vollkommen, die Sache aufzulösen. Irgendwas auf mein Haupt, vorzugsweise etwas, was die Haardichte wieder erhöht. Was wäre nun das Ding schlechthin, an das ich dachte? Irgendjemand müsste sich auf eine bestimmte Insel begeben und dort mittels eines Hohlkernbohrers ein Loch bohren. Kerndurchmesser circa 10 cm. Tiefe 23 Meter. In das entstandene Loch wirft er eine Reviewer-Coin, vorzugsweise Reviewer-Only und noch vorzugsweise unaktiviert. Ja, ich weiß, gibt es nicht, aber falls doch. Anschließend füllt er das Loch mit Wasser auf eine Tiefe von 13 Metern auf. In das verbliebene Loch wirft er einen typischen Nanobehälter. Anschließend füllt er das Loch mit Wasser auf eine Tiefe von 7 Metern auf. In das verbliebene Loch wirft er einen wasserdichten Rohrbehälter für und mit allerlei Tauschgegenständen und dem Hinweis, dass sich das Original-Logbuch etwas tiefer befindet und für den Erstfinder noch etwas tiefer eine Reviewer-Coin bereitliegt. Anschließend, wer hätte es gedacht, füllt er das Loch mit Wasser auf. Die Koordinaten, die man sich tunlichst im Vorfeld auf Abstandskonflikte prüfen lassen sollte, verwendet man für das Tradi-Listing zu diesem Cache. Eine Schwierigkeitsterrainwertung von 5,5 erscheint angemessen. Die Insel ist, wer hätte es gedacht? Eigentlich kann ich an dieser Stelle zwei Dinge miteinander verknüpfen. Geocaching und ein Stück Seemannsgarn. Warum das so ist, hörst du jetzt in Kapitel 9. Kapitel 9. Pirat, Ark, Pirat! Krächzt der Papagei auf der Laterne und spreizt seine Flügel. Klar, du bist ein Pirat und willst Kekse als Beute, antwortet Jack. Nark, Pirat, Keks? Ja, selbstverständlich, lacht Jack. Vielleicht ein wenig zu schrill, aber wer weiß das schon. Und gleich ziehst du gewiss dein Entermesser, um deinen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Er nicht, aber ich. Jack erschrickt und dreht sich um. Auf der Treppe steht ein dicker alter Mann, der seltsam kostümiert aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Neugierige kleine Augen blicken ihm unter einem Dreispitz aus einem dunklen, wettergegerbten, bärtigen Gesicht entgegen. Über einem Leinenhemd trägt sein Gegenüber einen tiefroten Mantel, dessen rechter Ärmel fehlt. Seine linke ruht auf dem Griff eines riesigen Entermessers, das in einem breiten schwarzen Ledergürtel mit goldfarbener Schnalle steckt, welcher wiederum die lila-weiß gestreifte Hose hält, deren Beine ab den Knien in schwarzen Stiefeln stecken. Nun, bekommt mein kleiner Freund einen Keks? Ich würde ihm ja einen geben, wenn ich welche hätte, aber ich habe keine, ich habe nix, antwortet Jack, dessen Kleidung auf den Piraten eine ähnlich seltsame Wirkung hat. Jeans, Sweatshirt, Fließweste, Regenjacke und Wanderschuhe waren in früheren Jahrhunderten nicht weit verbreitet. Unsinn! Du hast einen Chef. Bist du der Captain? Wo ist die Mannschaft? Oh, das sind ja gleich drei Fragen auf einmal. Nein, ich bin nur zufällig hier und soweit ich weiß allein. Ei, und wie kamst du zufällig hierhin? Ich wüsste nicht, warum ich dir Rede und Antwort stehen sollte. Ich weiß ja nicht mal, wer du bist. Man nennt mich Andreas Unerwartet, einer von Sams Tackerhackern. Und wie ich es beurteile, der mit dem überzeugendsten Argument, sagt's und zieht das Entermesser etwas aus dem Gürtel, während er die letzten Stufen auf das Ruderdeck nimmt. Pirat, Ark, Harhar, Gefahr! Krächzt der Papagei von seiner Lampe. Okay, überzeugt, aber lass dein Ding da stecken, du kannst übrigens Jack zu mir sagen. Ei, Jack. Du frugst, wie ich zufällig hierher kam, also das war so, begann Jack und erzählte Andreas die ganze Geschichte, vom Krabbenkutter bis zu seinem Erwachen im Laderaum und dem plötzlichen Auftauchen des Schiffs aus den Tiefen der See. Und jetzt stehst du da. Hast du rum? Fragt Andreas, der sich Jacks Redeschwall schweigend angehört hatte. Nein, das heißt, vielleicht ist hier irgendwo welcher. Im Laderaum sind Kisten und Fässer. Dann am ehesten in der Kapitänskajüte. Mit diesen Worten dreht sich Andreas um und stiefelt unerwartet leise die Treppe zum Oberdeck hinunter, um dort in die Kapitänskajüte abzubiegen, die sich meist unter dem Ruderdeck befindet. Von dort bietet sich über die großen Kajütfenster im Heckspiegel nicht nur der beste Blick auf die See, sondern man hat tagsüber das beste Licht. Und man sieht etwaige Verfolger. Langsam und vorsichtig öffnet der alte Mann die Kajütentür einen Spalt und lauscht, bevor sie aufstößt. Sollte sich jemand darin befinden, könnte er jederzeit ausweichen oder hinter die Wand treten. Diese Vorsicht ist jedoch unnötig, denn die Kajüte ist auf den ersten Blick leer. Dennoch könnte sich jemand im Alkoven verstecken, weshalb der Pirat vorsichtshalber sein Entermesser aus dem Gürtel zieht. Leichten Fußes tritt er an den Alkoven heran und schiebt mit dem Entermesser den schweren, tiefroten Vorhang beiseite. Währenddessen ist Jack dem Piraten gefolgt. Auch er könnte jetzt einen Schluck Rum oder Wein vertragen, je nachdem, was gerade zu finden ist. Selbst Wasser wäre ihm willkommen, so durstig ist er. Viel gibt es in der Kajüte nicht zu sehen. Ein großer Kartentisch mit Seekarten und Kerzenhaltern steht in der Mitte. Dahinter ein Stuhl. Links der Tür ist ein Regal mit Büchern eingelassen und rechts befindet sich der Alkoven, von dem Andreas gerade zurücktritt. Dann wäre da noch eine große, fleckige, schwere, mit Eisen beschlagene Truhe. Vermutlich die Seekiste des Kapitäns. Als Jack näher kommt, sieht er, dass es sich bei dem vermeintlichen Flecken um flache Schnitzereien handelt. Der Deckel wird dominiert von einem Dreimaster, der dem, auf dem sie sich gerade befinden, überaus ähnlich sieht. Er scheint von rechts aus einem Nebel zu kommen. Links gegenüber ist ein Frauenkopf mit schmalem Gesicht, scharfer Nase und wehenden Locken unter einem zusammengebundenen Tuch. Sie trägt einen großen Ohrring. Dazwischen am geschnitzten Horizont geht eine mit wellenförmigen Strahlen stilisierte Sonne auf oder unter. Jack versucht, den Deckel zu heben, aber er rührt sich nicht. Allerdings befindet sich auf der Vorderseite unterhalb des Deckelrandes ein eingelassenes Metallrondell mit einer Art Schlüsselloch, flankiert von kunstvoll verzierten Lettern B und W. Die Truhe gehört BW, sagt Jack laut. Wer weiß das schon, antwortet Andreas, der sein Entermesser zurück in den Gürtel steckt. Momentan ist dieses Schiff eine Prise und solange du deine Ansprüche nicht geltend machen kannst, mir. Moment mal, ich war vor dir auf dem Schiff. Ei. Das stelle ich nicht in Abrede, aber was ich aus deinem Seemannsgarn verstand, bist du als Captain nicht sonderlich geeignet. Aber, harr, harr, Gefahr, da hängt ein Säbel an der Wand, nimm ihn und lass uns das eben ausfechten, dann hat die Reederei ein Ende. Das ist mein Takahaka-Angebot, ei? Ark, Angebot, Angebot, plappert der Papagei, der soeben durch die Tür geflogen auf der Schulter des Piraten Platz nimmt. Jack ist klar, dass er dem Piraten mit dem Säbel nichts entgegenzusetzen hatte, deshalb senkt er den Blick, seufzt und sagt, »Du hast gewonnen.« Mit einem knirschenden Geräusch geht ein Ruck durch das Schiff und die beiden dicken alten Männer verlieren fast das Gleichgewicht. Unerwartet behende läuft Andreas nach draußen und die Treppe zum Ruderdeck hinauf. An Steuerbord ragen bedrohlich die Klippen vor Tschaikowski auf. Der Pirat greift in die Speichen des Ruders und dreht gegen den Uhrzeigersinn. Träge neigt sich das Schiff und ändert den Kurs, weg von der Insel. Es rumst noch einmal, doch dann scheint die Gefahr gebannt zu sein. Das war knapp. Andreas belegt das Ruder sorgfältig mit einem Tampen. Er kennt die Gewässer um Tesoro. Mit dem weiten Bogen, den das Schiff nun steuert, sollte es für Stunden weder Eiland noch Festland zu nahe kommen. Nur zur Sicherheit und dem Versprechen, alsbald für Kekse zu sorgen, lässt er den Papagei zur Mastspitze fliegen, wo er Ausschau nach allem halten soll. Wenn er nur wüsste, was das Schiff antreibt. Der Wind ist es nicht, denn die Segel sind in Fetzen und flattern eher im Fahrtwind. Aber eine heckwärtige Strömung würde das Schiff drehen. Man könnte es nicht mit dem Ruder steuern. Sehr seltsam das. Weil der Pirat sonst nichts tun konnte, beschließt er erneut, die Kapitänskajüte aufzusuchen. Dort wartet schon, über beide Ohren grinsend Jack, eine große, tönerne Ballonflasche in der Hand. »Rum?« fragt der dicke alte Mann im roten Mantel. »Rum«, bestätigt der dicke alte Mann mit der Regenjacke und reicht dem Piraten das Gefäß. Andreas riecht daran, setzt an und nimmt einen Schluck. Nun grinst er auch und reicht Jack die Flasche zurück. Schnell wechselt das Gefäß hin und her und dementsprechend gut gelaunt sind die beiden Männer, die zwischenzeitlich nebeneinander auf der Truhe Platz genommen haben. 15 Mann auf der toten Tante Kiste, johoho, und ne Buddel voll rum, stimmt Jack ein Liedchen an, welches er etwas umgedichtet aus Stephensons Schatzinsel kennt. »Wir sind nur zwei«, antwortet Andreas. »Aber es ist eine Buddel rum. Wo war die eigentlich? Hinter den Büchern?« »Nein, in der Truhe.« Schlagartig ist Andreas wieder nüchtern. »Die Truhe war verschlossen.« »Aber in einem Buch war der Schlüssel und die sind beim zweiten Aufsetzen aus dem Regal gefallen. Und da lag er dann.« »Dann steh mal auf.« Als Andreas versucht, den Deckel zu heben, tut sich nichts. Auch steckt der Schlüssel nicht im Schloss. »Na, wer ist nun der Kapitän?« fragt Jack. »Nicht der angetrunkene Narr«, antwortet Andreas. »Gib mir den Schlüssel.« Knarrend hebt sich der Deckel der Truhe, nachdem Andreas den Schlüssel erhalten und aufgeschlossen hat. Er wischt ein schwarzes Cape zur Seite, darunter befinden sich einige zusammengerollte Karten, kleine Fiolen mit roter Flüssigkeit, die ihm seltsam bekannt vorkommen, eine kleine Schatulle mit allerlei Geschmeide, ein Navigationsbesteck, ein Fernrohr, schwarze Kerzen, wächserne Kreide und ein Eisenring mit mehreren Schlüsseln. Andreas nimmt eine der Fiolen. Es steht etwas drauf, aber er kann die Zeichen nicht entziffern. »Kennst du diese Zeichen?« fragt er und hält Jack die Fiole hin. »Nope«, antwortet dieser. »Nun denn, vielleicht bringen uns die Karten weiter.« Mit diesen Worten legt Andreas die Fiole zurück in die Kiste, holt stattdessen eine der Karten heraus und breitet sie auf dem Tisch aus. Sie zeigt eine Insel mit Buchten und Hügeln. Verschiedene Stellen zeigen merkwürdige Zeichen, aber es sind weder Längen noch Breitengrade eingezeichnet. In einer Ecke befindet sich eine Kompassrose, in den gegenüberliegenden der anderen Längsseite Sternbilder. Den Text in der vierten Ecke können weder Jack noch Andreas entziffern. Die geschwungene Handschrift zeigt unbekannte Letter. Nach und nach nehmen die zwei Männer auch die anderen Karten in Augenschein, doch bis auf eine zeigen sie bislang ebenfalls Inseln, manche einzeln, einige in Gruppen, jedoch wie die erste Karte unlesbar. Diese drittletzte Karte zeigt zweigeteilt eine Küstenlinie über einer Küstenansicht. Wie bei den anderen Karten ist der Text nicht lesbar, aber seewärtig könnte man in die Küstenansicht eine Einfahrt in eine Höhle interpretieren. Kommt dir irgendwas davon bekannt vor? Fragt Jack. Nein, aber vielleicht haben wir mit den letzten beiden Karten Glück, grummelt Andreas. Doch auch die nächste Karte zeigt lediglich wieder eine Insel. Als Andreas sie zusammenrollen will, legt Jack hektisch seine Hand darauf. Warte, Jack dreht die Karte, sodass er sie besser sehen kann. Ich kenne die, aber es ist nicht richtig. Was ist daran nicht richtig? Fragt der alte Pirat. Jack hebt die Karte und hält sie vor das Fenster. Den Männern ist nicht aufgefallen, wie viel Zeit vergangen war. Draußen ist es taghell und die Sonne muss wohl schon über den Zenit herausgegangen sein. »Siehst du jetzt mehr?« fragt der Pirat. »Nein«, entgegnet Jack, während er die Karte vor dem Fenster umdreht. Jetzt blicken sie auf die Rückseite der Karte, auf der sich im hellen, durchscheinenden Licht die Kontur der Insel abzeichnet. »Aber jetzt?« »Ich weiß genau, wo das ist.« »Dann sprich.« »Es wird dir aber nicht gefallen.« Andreas zieht seine Augenbrauen zusammen. Er mag es gar nicht, auf die Folter gespannt zu werden. »Also?« »Das, mein neuer Freund, ist Henrietta Island.« Henrietta Island, die ältere Hörerschaft erinnert sich. Henrietta Island ist übrigens auch die bestimmte Insel, auf der der ultimative Traddy mit der Erstfinder-Reviewer-Coin liegen sollte. Wie vor längerer Zeit erwähnt, befindet sich auf dieser Insel schon ein Geocache, der in der Regel jedoch immer noch nicht gefunden, sondern lediglich von Supercachern fake gelockt wird. Da kann man bei Auslage des ultimativen Traddys sicherlich gleich noch einen Platz auf dem Treppchen des anderen ergattern, wenn man schon gerade da ist. Nichtsdestotrotz scheint sich Henrietta Island als gemeinsamer Drehangel und Verknüpfungspunkt diverser Zeiten und Geschichten herauszukristallisieren. Und mit dieser Bombenaussicht endet Teil 1 des Seemannsgarns um Jack und Andreas und diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 109 vom 1.10.2022. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.